Der Engländer Paul Hardcastle war einer der ersten Europäer, die einen Hit mit dem Electro-Sound verbinden konnten. Mit 19 gelang ihm der Sprung in die Charts, doch was er 1984 auf der Rückseite seiner Single Rainforest veröffentlichte, das gilt heute als einer der Elektro-Klassiker. Soundchaser, und dieses Stück haben wir gerade gehört. Nicht wegzudenken aus der Frühzeit des Electro ist Alt-Jazzer Herbie Hancock, den diese technische und programmierte Musik irgendwie gereizt haben muss. Mit Rocket konnte der vielseitige Musiker die Kids in den Straßen und die Kritiker gleichsam faszinieren. Das war zwar sein einziger Ausflug in diese Gefilde, aber dafür ziemlich auf den Punkt.